Kundgabe 3450. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.02.1945. Freier Wille. Vaterliebe. Dem Willen des Menschen gebiete ich nicht, sondern ich lasse ihm seine Freiheit. Doch rufen und ziehen werde ich meine Geschöpfe, solange sie als Menschen auf Erden wandeln, um ihren Willen zu gewinnen für ewig. Und so liegt es nun am Menschen selbst, ob er freiwillig zu mir kommt und meinen sanften Druck nicht benötigt, ob er sich dem sanften Druck fügt oder widerstrebt, so dass ich ihn fühlbarer lenken und leiten muss, mir entgegen. Es liegt an ihm selbst, welches Verhältnis er zu mir herstellt, ob er nun meine linde Vaterhand spürt oder ich erzieherisch eingreifen muss in Härte und Strenge. Mich bestimmt immer nur die Liebe zu meinen Geschöpfen, sie so anzufassen, wie sie es benötigen, um nicht für ewig verloren zu gehen. Doch sie selbst werden von meiner Liebe wenig spüren, so wie sie mir noch widerstreben und mich dadurch zur Anwendung von Mitteln zwingen, in denen sie keine Vaterliebe erblicken. Und dennoch ist es Liebe. Und jede Milde ihnen gegenüber, jedes Gewähren irdischer Bitten für das Wohlergehen des Körpers wäre Lieblosigkeit von mir, weil es ihnen zum Verderben der Seelen gereichen würde. Das Erdenleben geht schnell vorüber und jeder Tag soll genützet werden zum Ausreifen der Seelen. Und darum muss der freie Wille des Menschen tätig werden. Sie aber nützen ihn zumeist verkehrt. Sie wenden mir diesen Willen nicht zu, sondern der Welt, die das Reich meines Gegners ist. Ich aber zwinge den Willen nicht, und also muss ich den Menschen die Vergänglichkeit der Welt zeigen. Ich muss ihnen die irdischen Freuden nehmen, um ihnen vorzustellen, wie verkehrt der Wille gerichtet ist. Ich muss ihnen ein anderes Ziel vor Augen stellen. Ich muss ihnen unvergänglichen Reichtum nahebringen, auf dass ihr Wille diesen anstrebt und so nach mich selbst, der ich ihnen den unvergänglichen Reichtum, die geistigen Güter, zuwenden kann, so sie diese begehren. Und darum muss die irdische Materie der Auflösung entgegengehen. Es müssen sich die Menschen trennen von ihr, um desto leichter geistiges Gut zu erkennen und zu verlangen. Ich muss ihren Willen also zu wandeln suchen, damit er in vollster Freiheit mir zustrebe, wie es das Ziel des Menschen auf Erden ist. Und je begehrlicher das Herz des Menschen an der Materie hängt, desto schmerzvoller trifft ihn meine liebende Vaterhand, die ihm nimmt, um ihm weit Besseres wiederzugeben, so er willig ist, meine Gabe anzunehmen. Doch es ist das scheinbare Unheil, das die Menschen trifft, eine Hilfeleistung für ihre Seelen, die sich nun trennen müssen von dem, was sie nicht freiwillig hergeben. Ich greife schmerzvoll in das Leben der Menschen ein, doch nur, um ihre Seelen zu retten, dass sie erkennen sollen, wie nichtig die irdische Materie ist, dass sie suchen sollen nach wertvolleren Gütern, die sie leichter finden, so sie von dem Irdischen nicht gefesselt sind. Denn meine Liebe erkennet die rechten Mittel und wendet sie an. Doch immer bleibt es den Menschen überlassen, ob sie von meiner Liebe Gebrauch machen, ob sie sich leiten lassen wollen von meiner Hand, die sie sicher dem Ziel entgegenführt. Denn ich lenke wohl ihren Willen, doch ich zwinge ihn nicht. Der Wille des Menschen ist frei, weil ohne die Freiheit des Willens er niemals vollkommen werden kann. Amen.